Zu meinem 105. Geburtstag vom Generalissimus Kim Il-sung gab der Internationale Einheitsverband der Koreaner die Sondernummer 15. April, Tag der Sonne in der TVJK und 105 Jahre der Zuze-Ära seiner sozialpolitischen Monatszeitschrift Tongil und auch die Ausgabe April 2017 gleicher Zeitschrift heraus. In der Sondernummer erschien Sonnenporträt von Genossen Kim Il-sung. Es waren auch die Fotos über sein revolutionäres Leben in zeitlicher Reihenfolge und die Kunstwerke mit seinen Bildnissen zu sehen. Der Abriss über die revolutionären Tätigkeiten von Kim Il-sung und der Hauptinhalt seiner Erinnerungen mit dem Jahrhundert Teil 1 wurden darin gestellt. Die Ausgabe April 2017 berichtete mit den Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un ausführlich über seine Vorortanleitungen. Es standen die Informationen über die Lage auf der koreanischen Halbinsel, die Auslandskoreaner und die Kultur.